Der Forscher Johannes Hilje hat mit einem Team das Gleiche getan, wie mein eingangs zitierter ehemaliger Kollege bei seinem Feldversuch in meinem Viertel. Er hat in 8 besonders armen Stadtvierteln an den Türen geklingelt und mit Menschen, die als die Unterschicht begriffen werden, über Politik geredet. Eine Mehrheit äußerte sich ähnlich wie meine Taxifahrerin. Sie hatten das Gefühl, dass die Probleme von Zuwanderern schneller gelöst würden als ihre eigenen. Die meisten dieser Menschen, so berichtete der Forscher in einem Interview, waren nicht arbeitslos, sondern prekär beschäftigt. Sie schilderten, warum ihr Lohn nicht zum Leben reiche, wie fehlende und wegbrechende Infrastruktur ihnen die Möglichkeiten raubte, mehr zu verdienen. Buslinien wurden gestrichen, nichts wurde renoviert. Als wollten die Stadtplaner sagen, euch geht es eh scheiße, da können wir nicht helfen. Der Verfall ihrer Viertel spiegelte ihnen die Aussichtslosigkeit der eigenen Situation und gab ihnen das Gefühl, egal zu sein. Ihre Jobs änderten nichts daran, weil sie eben kein Wirtschaften ermöglichten, kein Mehr haben oder mehr kaufen.